Kundgabe 566. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1938. Lüge und Wahrheit. Der Übel größtes ist die Lüge. So ihr die Wahrheit erkennet und achtet ihrer dennoch nicht, lasset ihr dem Lügengeist Macht über euch gewinnen. Und seine Macht ist größer, als ihr glaubet. Denn er vergiftet euer ganzes Denken. Er nimmt euch jede Urteilskraft und hat hinter sich stets eine Unzahl Laster und Untugenden stehen, die alle in der Lüge ihren Ursprung haben. So euch nun das Licht leuchten soll, müsset ihr in der Wahrheit bleiben. Denn wo die Lüge ist, ist auch die Finsternis. Keiner Seele behagt solche Finsternis. Sie wird aber unweigerlich in diese gedrängt, wo der Wahrheit nicht geachtet wird. Alle Trübsal kommt von der Lüge. Die Lüge öffnet Tür und Tor den bösen Leidenschaften und Begierden. Sie ist an sich oft so unscheinbar und vernichtet doch alle guten Triebe im Menschen. Und so wurzelt alles Verderben in der Lüge, denn sie ist ein Produkt der Finsternis. Und so horchet auf. Solange ihr euch nicht bemüht, die reinste Wahrheit in euch zu pflegen, solange ihr zu noch so kleinen Umschreibungen oder Unwahrheiten eure Zuflucht nehmt, wird euch der Geist der Wahrheit niemals erleuchten können. Denn ihr könnt erst dann mit der ewigen Gottheit euch vereinen, wenn ihr völlig reinen Herzens seid und die Lüge aus ganzem Herzen verabscheut. Und ihr sehet nun die Folgen eines Lügengewebes anschwellen zu ungeheurer Tragweite. Ihr wisset nicht, wie gewaltig die Auswirkungen der Lüge sind, wie sie Übles erzeugt und sich fortpflanzet, immer neue Lügen gebärend. Und darum ist die Lüge der Tod der Seele, so wie die reine Wahrheit das Licht aus den Himmeln für diese bedeutet. So ihr euch aber für die Wahrheit einsetzet, wird es in euch Licht und Hell bleiben, und ihr werdet die Lüge besiegen. Denn wie auch die Lüge gewaltig ist in ihrer Macht und ständig Böses nach sich zieht, so ist die reine Wahrheit doch um vieles stärker und kann die Nacht der Lüge mit hellstem Licht erleuchten, Kraft ihrer Macht. Und so die Menschheit nur die Wahrheit suchen möchte, würde diese die Lüge zu Füßen zwingen und unendlichen Segen über die Erde bringen. So aber walten zu viele Gegenkräfte und werden wenig oder gar nicht bekämpft. Und die Lüge verbreitet sich über die ganze Erde und bringt unglaubliche Zerstörungen zustande. Und dies ist ein Grund, weshalb so wenig Glauben geschenkt wird der Möglichkeit einer rein geistigen Verbindung zwischen der Erde und dem Jenseits. Was den Menschen nicht so leicht begreiflich ist, werfen sie sofort in das Reich der Lüge. Sie prüfen nicht, sondern lehnen sofort ab, weil sie die Lüge und ihre Begleiterscheinungen nur zu genau kennen und wissen, dass ihre Verheerungen sich über alle Gebiete erstrecken. Reine Wahrheit ist in ihren Augen Lüge. Die Lüge nehmen sie ungeprüft viel eher an. So sie sich zu Gott um Erleuchtung wenden möchten, würde ihnen bald jeder Zweifel schwinden und ihre Urteilskraft geschärft werden, und sie würden sehr bald die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden wissen. In ihren Herzen würde es hell werden, und sie würden die Lüge fliehen als schändlichstes Werk des Bösen. Doch solange die Menschheit nicht Zuflucht nimmt zum Gebet und fleht um Erkenntnis der Wahrheit, wird sie der Lüge unterworfen bleiben und das aus eigener Schuld. Denn der Herr vermittelt seinen Kindern auf Erden die reine Wahrheit und möchte sie allen Menschen bieten. Wer aber nimmt sie an? Nur ein kleiner Teil, die anderen aber tappen in schwärzester Finsternis und bleiben Kinder der Lüge aus eigenem Willen. und so werden sie schwerlich zum ewigen Leben gelangen, denn nur die Wahrheit verbürgt ihnen dieses. Amen.